Wildgänse rauschen durch die Nacht mit schrillem Schrei nach Norden. Und steht im Fach, ach, ach, ach, ach, die Welt ist voller Morden. Und steht im Fach, ach, ach, ach, ach, die Welt ist voller Morden. Fahrt durch die Nacht, durch rote Welt, graueisiges Geschwader, Fahnenhelle zuckt und schlappt. Im Herbst ein Amen.